Hat sie ein Wahlplakat schon mal dazu ermutigt, die Partei, die auf dem Plakat wirbt, dann auch wirklich zu wählen, das Kreuzchen zu machen im Wahllokal? Wir nehmen ja in dieser Woche die Wahlplakate für die Europa- bzw. Kommunalwahl am 25. Mai genau unter die Lupe. Und wir schauen heute mal, ob das Motiv der SPD im Urteil unseres Werbeexperten, ob das standhält oder ob es da auch eher heißt Flop. Der Radio Duisburg Wahlplakate-Check gleich nach Maroon 5 und nach Tom O'Dell jetzt hier mit Another Love. Ich bin Jens Vossen, das ist Ihr Donnerstagnachmittag. Somewhere, you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna. But all my tears have been used all on another love, another love. All my tears have been used all on another love, another love. All my tears have been used all on another love, another love. All my tears. get in the car. Durch einen zugegeben sehr useligen Donnerstagnachmittag hier mit Radio Duisburg um 13 Minuten nach 4. Radio Duisburg, der Wahlplakate-Check. Ja, in dieser Woche nehmen wir sie für Sie ganz genau unter die Lupe, die Wahlplakate der Parteien vor den Wahlen am 25. Mai. Es geht um die Kommunalwahl und um die Europawahl. Heute ist das Plakat der SPD an der Reihe. Das Motiv beschreibt Kollege Dirk Rosenberg. Das Plakat der SPD zeigt zwei mit Fingerfarben bunt bemalte Kinderhände mit einem lachenden und einem traurigen Gesicht. Darunter die Aussage, ganzer Tag, gleiche Chance. Zukunft Duisburg, SPD. Und das sagen die Duisburger zu dem Plakat. Ja, ist mal was anderes. Finde ich ganz gut. Einfallslos, langweilig. Also ist nichts Besonderes. Was hier ganzer Tag bedeuten soll, das verschließt sich mir. Also wenn ich mir das Bild anschaue, dann würde ich erstmal nicht verstehen, worum es geht. Ich müsste mir erstmal den Schriftzug durchlesen und dann würde ich das irgendwann verstehen, dass es um Ganztagsbetreuung geht. Ist in Ordnung, kann man so lassen. Einfach ein Bild, was aber halt eine klare Aussage hat. Finde ich okay. Und so schätzt der Duisburger Werbeprofi Tom Hoffmann die Aussage auf dem Plakat ein. Wir haben in der Agentur darüber diskutiert, was die Sozialdemokraten uns damit sagen wollen. Wahrscheinlich geht es um die offene Ganztagsbetreuung an Grundschulen. Gleiche Chancen? Für wen? Dieses Plakat wirft mehr Rätsel auf, als es eine klare Botschaft formuliert. Was die SPD für die Zukunft in Duisburg konkret leisten will. Was die SPD-Wahlwerbung angeht und um in der Schulsprache zu bleiben, ungenügend. Oh, ganz schlechte Note für das SPD-Wahlplakat von unserem Werbeprofi. Ob es da für die Partei, ob es für die Linken bessere Noten gibt, das überprüfen wir dann morgen im Radio Duisburg Wahlplakate-Check zwischen 6 und 10 auch in Radio Duisburg am Morgen mit Kai Weckenbrock. Radio Duisburg, der Wahlplakate-Check. Your mouth is a revolver, find bullets in the sky. Your love is like a soldier, loyal till you die. And I've been looking at the stars for a long, long time. I've been putting out fires all my life. Everybody wants a flame, they don't want to get burned. And today is our turn. Days like these lead to nights like this. This world is getting colder, strangers passing by. No one offers you a shoulder, no one looks you in the eye. But I've But I've been looking at you for a long, long time, just trying to break through, trying to make you mine. Everybody wants to flame, they don't want to get burned. Well, today is our turn. We don't need that much, just someone that starts the spark in our bonfire hearts. Duisburg mit Jens Vossen, der Donnerstagnachmittag, und aktuell kommt es wieder innerstädtisch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Zum Beispiel haben uns die Radio Duisburg-Hörer gemeldet, den Ruhrort rund um den Verteilerkreis dort und im weiteren Verlauf Richtung Ruhrorter Straße und 1000 Fensterhaus ist zurzeit oder geht zurzeit fast kaum noch irgendetwas, da ist Stillstand, und auch Richtung B8 und Ackerfährbrücke gibt es erhöhte Verkehrsbehinderungen heute Nachmittag. Also auch gerne die Verkehrsbehinderungen außerhalb der Autobahnen melden unter der Radio Duisburg Hotline 800899 oder einfach per Smartphone-App direkt zu uns ins Studio schicken. Der Donnerstagnachmittag mit den Radio Duisburg Nachrichten, das Wichtigste aus Duisburg, Deutschland und der Welt, das mit Malte Albrecht gleich um 16:30. Und dann blicken wir auch wieder auf die Verkehrslage in und um Duisburg. Endlich ist es soweit. SEAT, neu in Ihrem Autohaus Fahnenbrook am Ruhrdeich. Wir sind seit 30 Jahren in Duisburg für Sie da. Und jetzt werden wir noch besser. Feiern Sie mit uns die große SEAT-Neueröffnung. Lernen Sie zum Beispiel unsere 4 SEAT Leon-Modelle kennen. Und besuchen Sie uns zu unserer SEAT-Eröffnung. Diesen Samstag von 9 bis 16 und Sonntag von 10 bis 15 Uhr. SEAT, jetzt neu im Autohaus Fahnenbrook am Ruhrdeich. Was für eine erste Saison. Die OSC-Löwen haben alle Erwartungen übertroffen und laden ein zum letzten Heimspiel. Am Sonntag, 11. Mai um 17 Uhr gegen den Neusser HV in der Sporthalle Krefelder Straße. Und als Dankeschön gibt es für jeden Zuschauer ein Freigetränk. Das Spiel wird Ihnen präsentiert vom IT-Systemhaus Envers in Duisburg-Rheinhausen. Wenn Sie es leid sind, sich mit Netzwerkproblemen herumzuschlagen, besuchen Sie uns auf envers.de. Wo gibt's die größte Auswahl an Trauringen? Klar, bei 123gold.de. Richtig, denn in Deutschlands wohl größtem und modernsten Trauringzentrum finden Sie jetzt in jeder Preislage die größte Auswahl und die exklusivsten Designs zu Traumpreisen. www.123gold.de. Deutschlands Trauring-Spezialist Nummer 1. In Oberhausen auf der Marktstraße. Guck mal, Uli, die Schulzes fahren schon wieder in Urlaub. Wie machen die das bloß? Mit der Online-Reiseauktion ihrer WAZ, NRZ, WR und WP ersteigern sie tolle Reiseangebote. Bis zu 50% unter Ladenpreis. Nur noch bis Sonntag bieten sie mit auf derwestenbietet.de. Ciao, Giovanni. Sag ihm, ich werde ihm ein Angebot machen, das er nicht ablehnen kann. So wie die Last-Minute-Angebote der Ferienfabrik. Eine Woche Mallorca im 3-Sterne-Hotel mit Halbpension schon ab 222 Euro? Sie, Giovanni. Jetzt tolle Last-Minute-Angebote sichern. Reisen zu Herstellerpreisen. Direkt ab Ferien. Fabrik. Ja, ich hab Ronaldo. Super, dann ist Portugal komplett. Deutschlands Gruppengegner. Papa, Messi, der hat mir noch gefehlt. Es geht wieder los. WM in Brasilien. Und das Panini-Sammelfieber ist ausgebrochen. Sammeln, tauschen, kleben. Die offiziell lizenzierte Sticker-Kollektion zur FIFA-WM von Panini gibt's jetzt überall im Handel. Oder hier bei uns zu gewinnen. Einfach auf radioduisburg.de mitspielen. Und schon sind Sie mittendrin im Panini-Fußball-WM-Sammelfieber. Hallo. Kann mich mal jemand hier rausholen? Na, auch verloren in der Bewerberwüste? Hotjobs.de holt Sie da raus. Besetzen Sie freie Stellen. Vergeben Sie einen Ausbildungs- oder Praktikumsplatz. Schalten Sie jetzt kostenlos Ihr Stellenangebot auf hotjobs.de. Erreichen Sie tausende Menschen im ganzen Ruhrgebiet und darüber hinaus. Jede Stelle zählt. Raus aus der Bewerberwüste. Rein in hotjobs.de. Eine Initiative von Radio Duisburg. Gute Sicht ist Sicherheit. Deshalb gibt's jetzt bei Carglass zu Scheibenreparatur oder Austausch Markenwischer für viele Modelle geschenkt. Aber nur solange der Vorrat reicht. Teilnahmebedingungen finden Sie auf carglass.de. Carglass. Gleich dreimal in Duisburg. Asterlagerstraße 37, Kaiser-Friedrich-Straße 36 und Westenderstraße 47. Carglass repariert. Carglass tauscht aus. Hallo, ich bin Caro Dlotko. Ich bin eine von 500.000. Hallo, ich bin Kai Weckenbrock und ich bin einer von 500.000. Sind Sie auch einer von 500.000? Dann zeigen Sie es und holen Sie sich jetzt das limitierte Radio Duisburg T-Shirt zur Serie. Für nur 10 Euro plus 99 Cent Versandkosten. Ab sofort wieder erhältlich. Die T-Shirts bekommen Sie nur bei uns. Nur solange der Vorrat reicht. Im Radio Duisburg Fanshop auf radioduisburg.de. Seien auch Sie einer von 500.000. Hier ist Radio Duisburg. Radio Duisburg. Nur bei uns bekommen Sie den besten Mix. Kultig. Und das Beste von heute. Das fühl ich das Licht an. Der beste Mix. Warum hast du mir das angetan? Ich hab von einem Bekannten erfahren. Du hast jetzt einen neuen Freund. 2 Wochen lang hab ich nur geweint. Jetzt schaust du weg, grüßt mich nicht mehr. Und ich lieb dich immer noch so sehr. Ich weiß, was dir an ihm gefällt. Ich bin arm, er hat Geld. Du liebst ihn nur, weil er ein Auto hat und nicht wie ich ein klappriges Damenrad. Doch eines Tages werd ich mich rächen. Ich werd die Herzen aller Mädchen brechen. Dann bin ich ein Star, der in der Zeitung steht. Und dann tut es dir leid, doch dann ist es zu spät. Zu spät, zu spät, zu spät. Doch dann ist es zu spät. Zu spät, zu spät, zu spät. Und dann ist alles zu spät. Du bist mit ihm im Theater gewesen. Ich hab dir nur Fix und Foxy vorgelesen. Du warst mit ihm essen, natürlich im Ritz. Bei mir gab's nur Currywurst mit Pommes frites. Der Gedanke bringt mich ins Grab. Er kriegt das, was ich nicht hab. Ich hasse ihn, wenn es das gibt. So wie ich dich vorher geliebt. Ich wollte ihn verprügeln, deinen Supermann. Ich wusste nicht, dass er auch Karate kann. Doch eines Tages werd ich mich rächen. Ich werd die Herzen aller Mädchen brechen. Dann bin ich ein Star, der in der Zeitung steht. Und dann tut es dir leid, doch dann ist es zu spät. Eines Tages werd ich mich rächen. Ich werd die Herzen aller Mädchen brechen. Dann bin ich ein Star und du läufst hinter mir her. Doch dann ist es zu spät. Zu spät, dann ist alles. slept at all in days. It's been so long since we've talked, and I have been here many times. I just don't know what I'm doing wrong. What can I do to make you love me? What can I do to make you care? What can I say to make you feel this? What can I do to get you there? There's only so much I can take, and I just gotta let it go. Familienbetrieb hier bei uns im besten Mix. The Cause und What Can I Do? 16:30 Radio Duisburg am Donnerstagnachmittag. Und das ist das Wichtigste aus Duisburg, Deutschland und der Welt. Die Radio Duisburg Nachrichten mit Malte Albrecht. Guten Tag. Das Wetter: Regen bei rund 13 Grad. Die Fußballnationalmannschaft reist ohne Stürmer Mario Gomez und Torwart René Adler zur Weltmeisterschaft in Brasilien. Das kündigte Bundestrainer Löw bei der Vorstellung seines vorläufigen WM-Kaders an. Der Staat kann bis 2018 mit insgesamt 19,3 Milliarden Euro mehr Steuereinnahmen rechnen als bisher geplant. Ein Grund dafür sei die gute Konjunktur, teilte das Bundesfinanzministerium mit. Und damit zu den Meldungen aus Duisburg. Es ist eingetreten, was wir befürchtet haben. Das sagt IHK-Verkehrsexperte Ocke Hamann eine Woche nach Beginn der A59-Sperrung. Der Anfang habe viele Staus gebracht. Jetzt entspanne sich die Situation auf den Straßen dafür Stück für Stück. Im Falle eines Unfalls, schlechten Wetters und bei besonders viel Verkehr werde die Sperrung allerdings umso nachhaltiger zu spüren sein. Besonders Ruhrort und der Hafen hätten bereits mit Problemen zu kämpfen, sagt Hamann. Problemhausbesitzer Branko Barisic muss rund 47.000 Euro an die Duisburger Stadtwerke zahlen. Das hat am Vormittag das Landgericht entschieden. Hätten sich Mieter bei den Stadtwerken abgemeldet und werde danach weiter Strom entnommen, müsste dafür der Vermieter gerade stehen. Eine Gegenklage von Barisic, mit der er wiederum 50.000 Euro Schadenersatz von den Stadtwerken gefordert hatte, hat das Gericht abgewiesen. Und hier sind die Stadtteilnachrichten mit Alexandra Krieg. Walsum. Rheinfels Quellengetränke von Hövelmann sind in einem internationalen Qualitätswettbewerb wieder hervorragend bewertet worden. Die Mineralwassermedium und rote Früchte wurden mit Grand Gold bzw. Gold ausgezeichnet. Altstadt. Auf der Heerstraße sind heute Morgen drei Männer festgenommen worden. Sie sollen eine halbe Stunde vorher in eine Spielhalle auf der alten Rheinstraße eingebrochen sein und Wechselgeldkassetten gestohlen haben. Baal. Das rote Sofa der SPD steht heute von 15 bis 18 Uhr an der Kreuzung Augustastraße Ecke Gehststraße. Darauf kann man sich mit den Ratskandidaten für den Bezirk unterhalten. Thema: Unser Dorf Baal. Und noch eben eine Meldung vom Fußball. Die Aufstiegschancen für den MSV Duisburg sind etwas gestiegen. Wenn der Verein übermorgen mit einem Sieg gegen Preußen Münster Platz 4 erreicht, könnte dieser für die Relegation reichen. RB Leipzig bekommt womöglich keine Lizenz für die zweite Liga. In diesem Fall rückt der Viertplatzierte der dritten Liga für die Relegationsspiele nach. Das waren die Radio Duisburg Nachrichten mit Malte Albrecht. Hier ist das Wetter mit Jens Vossen. Ja, viel Regen gab es heute Nachmittag schon hier bei uns in der Innenstadt. Auch aktuell immer wieder einzelne Schauer bei 13 Grad. Und in Richtung Feierabend und auch in der kommenden Nacht kann es immer wieder Regen geben. Die Tiefstwerte in der Nacht zum Freitag bei 12 Grad. Morgen dann tagsüber geht das so weiter. Immer wieder einzelne Schauer aus den zum Teil sehr dichten Wolken. Nur kurz mal ein bisschen Sonne zwischendurch. Und dann schaffen wir so maximal 16, 17 Grad kurz vorm Start ins Wochenende. 3 Minuten nach 4:30, das ist der einzige lokale Verkehrsservice für die Stadt. Ich habe tatsächlich jetzt aktuell hier auf meinem Verkehrsrechner keinen einzigen Stau auf unseren Autobahnen stehen, aber wir haben es gerade gehört von den Radio Duisburg-Hörern, es kommt auf jeden Fall zu erheblichen Verkehrsbehinderungen bei uns in der Innenstadt, vor allen Dingen im Bereich Ruhrort, Verteilerkreis, 1000 Fenster aus Ruhrorter Straße und auch Ackerfährbrücke, da sind zurzeit die neuralgischen Punkte. Wenn es auf Ihrem Weg trotzdem woanders noch Stausplitze oder Verkehrsbehinderungen gibt, dann gerne schnell anrufen, uns Bescheid sagen, 800 899, das ist die Radio Duisburg Hotline, oder von unterwegs unsere Smartphone-Apps nutzen. Das ist also heute der entscheidende und wichtige Tag für viele Fußballfans gewesen, die jetzt erstmal wissen wollten, Haller, Yogi, wen hast du denn vor, mit nach Brasilien zu nehmen? Wer könnte zum vielleicht endgültigen Kader für die Fußballweltmeisterschaft gehören? Der Vorläufige mit 30 ist ja heute benannt worden, da müssen noch mal 7 von weg, aber über die heutigen Namen wird dann erstmal fleißig diskutiert. Wir gucken noch mal, was sich da heute Nachmittag in Frankfurt getan hat beim DFB. Das Thema um 16:45 hier bei Radio Duisburg. Ich bin Jens Vossen, schönen Nachmittag. Und hier kommen gleich die Hooters mit Johnny B. und vorher Revolverheld im besten Mix. Wenn wir nachts nach Hause gehen, die Lippen blau vom Rotwein und wir uns bis vorne an der Ecke meine große Jacke teilen. Der Himmel wird schon morgen rot, doch du willst noch nicht schlafen. Ich hole uns die alten Räder und wir fahren zum Hafen. Ich lass für dich das Licht an, obwohl's mir zu hell ist. Ich hör mit dir Platten, die ich nicht mag. Ich bin für dich leise, wenn du zu laut bist. Renn für dich zum Kiosk, ob Nacht oder Tag. Ich lass für dich das Licht an, obwohl's mir zu hell ist. Ich schaue mir Bands an, die ich nicht mag. Ich gehe mit dir in die schlimmsten Schnulzen. Ist mir alles egal, Hauptsache du bist da. Ich würde meine Lieblingsplatte sofort für dich verbrennen. Und wenn es für dich wichtig ist, bis nach Barcelona trampen. Die Morgenluft ist viel zu kalt und ich werde langsam heiser. Ich seh nur dich im Tunnelblick und die Stadt wird langsam leiser. Ich lass für dich das Licht an, obwohl's mir zu hell ist. Ich hör mit dir Platten, die ich nicht mag. Ich Blau vom Rotwein und wir uns bis vorne an der Ecke meine große Jacke teilen. Kulthits. Kulthits. Und das Beste von heute. Für Asterlagen und Hamborn. Für Rahm und Barel. Radio Duisburg, der beste Mix. Chasing a dream, yeah, but Johnny, my friend, 'cause she's not what she seems, Johnny. 18 Minuten vor 5 haben die Radio Duisburg-Hörer weiterhin den Verkehr in unserer Stadt in Richtung Feierabend im Blick. Was gibt's Neues? Hallo, liebes Radio Duisburg-Team. Ich wollte nur Bescheid sagen, dass auch Richtung Duisburg-Obermeiderich, Emmericher Straße, Fassiner Straße, Kreisverkehr mittlerweile alles dicht ist und auch von Duisburg-Neumühl, die B8 hoch, alles zu ist. Schönen Tag trotzdem an alle. Genau, optimistisch bleiben, nicht die Nerven verlieren auf dem Weg in den Feierabend. Dankeschön fürs Melden. Gleich im besten Mix bei uns noch bis um 5. George Ezra, Budapest, ganz neu und vorher gibt's Avicii. Bei Subaru, dem weltgrößten Allrad-Pkw-Hersteller, sparen Sie 3.000 Euro. Wie? Sie tauschen Ihren Pkw gegen einen neuen Subaru XV, Outback oder Forester ein. Mit 5 Jahren Vollgarantie bis 160.000 Kilometer. Jetzt alle Vorteile sichern. Bis zum 30.06.2014. Weitere Infos unter subaru.de. Und natürlich in Ihrem Autohaus Wingenthal in Duisburg-Neumühl. Subaru seit 1982. Ich packe meine Box und nehme mit Konzerttickets. Wellness-Angebote, Fahrräder, schicke Mode. All das und mehr hat die Radio Sparbox. Zu unschlagbar günstigen Preisen. Gutscheine, solange der Vorrat reicht. Auf radioduisburg.de. Die Radio Sparbox. Geklickt. Gespart. Schatz, das dürfen wir nicht vergessen. Am 12. Mai kommt die Krönung. Da müssen wir die Ersten am Briefkasten sein, denn da gibt's den VW Up als Sondermodell Cup zu gewinnen. Und den will ich unbedingt haben. Den will ich auch. Die Krönung kommt von Ihren lokalen Anzeigenblättern mit dem Kompass. Als Sonderausgabe am 12. Mai. Schauen Sie gleich in Ihren Briefkasten. Sie werden staunen, wie einfach gewinnen sein kann. Die Pasta muss für dich genau al dente sein. Deine Schuhe trägst du nie länger als eine Saison. Und den Rasen mähst du mit der Nagelschere. Und jetzt kaufst du dir plötzlich einen Gebrauchtwagen? Gebrauchtwagen ist eben nicht gleich Gebrauchtwagen. Nur die besten Gebrauchten von Mercedes-Benz erhalten den Titel Junge Sterne. Denn sie sind so Mercedes wie am ersten Tag. Inklusive 24 Monate Fahrzeuggarantie, 12 Monate Mobilitätsgarantie, 10 Tage Umtauschrecht und vieles mehr. Jetzt in Ihrer Mercedes-Benz-Niederlassung Rhein-Ruhr. In Düsseldorf, Duisburg, Hilden, Krefeld, Mettmann, Mönchengladbach und Neuss. Radio Duisburg, MSV Live. Kampf um Platz 4 in der dritten Liga. Der MSV Duisburg spielt am letzten Spieltag in der dritten Liga zu Hause gegen Preußen Münster. Mit einem Sieg und mit einem Patzer von Wiesbaden und Osnabrück kann der MSV noch auf Platz 4 springen und damit das Ticket für den DFB-Pokal ziehen. Ob das klappt und der MSV die Saison noch mit einem Sieg abschließen kann, gibt's am Samstag live hier auf Radio Duisburg. Heute ein König. König Fußball auf Radio Duisburg. MSV Live wird präsentiert von der Küchenwelt Prag mit dem Duisburger SV 1900. Einziger Kooperationspartner des MSV und von König Pilsner. Die Krönung. Von Ihren Anzeigenblättern mit dem Kompass. Am 12. Mai in Ihrem Briefkasten. Reinschauen und gewinnen. Brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't. 12 Minuten vor 5, Radio Duisburg am 8. Mai. Und das sind jetzt wirklich nur noch 5 Wochen, bis es losgeht mit der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien. Das ist wirklich nicht mehr lange. Und Bundestrainer Jogi Löw hat jetzt heute bekannt gegeben, wen er wohl nicht mitnimmt nach Brasilien und wer echte Chancen auf ein WM-Ticket hat. Das heißt also, 30 Spieler sind im sogenannten erweiterten Kader der deutschen Nationalmannschaft. Und ja, größter Paukenschlag eigentlich, Torjäger Mario Gomez, der kann nicht mit, muss zu Hause bleiben. Jörg Ratsch aus unserer Redaktion. Mario Gomez, wie hat Löw begründet, dass er nicht mit darf und was sagt der Stürmer selbst dazu? Ja, Jogi Löw glaubt einfach nicht dran, dass Mario Gomez fit wird bis zur WM. Er war jetzt 7 Monate, glaube ich, insgesamt verletzt. Er hat seit September eigentlich insgesamt nur 280 Minuten gespielt. Reicht nicht für die Weltmeisterschaft, sagt Löw. Ja, und Gomez hat reagiert. Auf seiner Facebook-Seite hat er einen langen Eintrag reingestellt und schreibt, enttäuscht, jetzt verpasse ich nach Pokalfinale und Meisterschaft auch noch die WM. Das war die hässlichste Saison meiner Karriere, schreibt Gomez. Aber trotz Enttäuschung schreibt er auch an die Nationalmannschaftskollegen, ich drücke euch alle Daumen, Jungs, und wünsche euch von ganzem Herzen den Sieg. Ja, andere alte Hasen, sag ich mal, die hatten nicht so ein Pech, denn Löw setzt erstmal weiter auch auf Sami Khedira zum Beispiel, obwohl der ja auch lange verletzt war, oder Podolski oder Miro Klose, der ja auch immer wieder ausgefallen ist zuletzt. Ja, da sagt Löw, Khedira ist ein Führungsspieler, den brauche ich einfach. Und Klose, der hat bei Turnieren immer gezeigt, wie wichtig er ist für die Mannschaft. Und dann hat Löw noch einen kleinen Witz nachgeschoben. Klose kommt mit zur WM nach Brasilien und wenn er sich zur Not ums deutsche WM-Quartier kümmert, das ist nämlich noch eine Baustelle. Zudem ist Miro ja, glaube ich, auch Zimmermann und ein guter Handwerker. Und wenn man die Bilder da sieht, schafft das vielleicht auch noch rechtzeitig in irgendwie einen Nagel reinzuschlagen, wenn wir das brauchen sollten. Fakt ist auf jeden Fall, es wird Kloses letzte WM sein. Tja, Jogi Löw hat also heute den vorläufigen WM-Kader vorgestellt. Mario Gomez ist definitiv nicht dabei. Ja, dankeschön. Jörg Ratsch mit den Infos aus der Redaktion. My house in Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beauty focus, Neo, you. I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus D.O.U. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Mit schnellstem Internet bis zu 150 Mbit pro Sekunde und brillantem Fernsehen in Full HD und grenzenloser Vielfalt bereichert unser zukunftssicheres Netz Ihr Leben. Die Koax-Glasfaser-Technologie von Unity Media gibt Ihnen mehr Power, damit Sie alle alles parallel nutzen können. More Power, More Joy. Unity Media. Wie nennt man das eigentlich, wenn wir gleichzeitig surfen, fernsehen und telefonieren? Sag es uns und gewinne ein iPad oder ein 7000 Euro Entertainment-Paket. Jetzt auf unitymedia.de oder im Fachhandel. Es gibt viele Gründe, einen Warsteiner aufzumachen. Weil heute ein besonderer Tag war, weil die Nacht euch gehört oder weil morgen erst mal warten kann. Und jetzt gibt's noch 20 Millionen mehr Gründe. Denn bei der Warsteiner Kronkorkenmeisterschaft kannst du einen von 90 Mercedes CLA oder 20 Millionen weiteren Preisen gewinnen. Mehr Infos unter warsteiner.de. Mach das einzig Wahre. Warsteiner. Nicht nur der Bayer fährt der Reiher. Auch die Besten im Westen haben's raus. Passen's auf. BMW hat das super Angebot. Wer ein Business oder ein Gewerbe hat, liest den BMW 316d Touring. Jetzt monatlich. Schon ab 299 Euro netto. Ohne Anzahlung. Ein Angebot der BMW Bank GmbH. Ha, da schauen's, gell? Mehr Infos gibt's bei den teilnehmenden BMW-Partnern und unter bmwimwesten.de. Neu im Phantasialand. Chiapas, die Wasserbahn. Weltweit einzigartig. Die steilste Abfahrt in einer Wildwasserbahn. Nur im Phantasialand. Für die Besten im Westen. Der BMW 3er Touring. Ab 299 Euro netto. Monatlich. Hokus Pokus, das wird fein. Tritop kommt ins Wasser rein. Aus buntem Sirup wird ganz fix. Mein fruchtig-frischer Lieblingsmix. Klingt lecker, Papa. Hat's geklappt? Na klar. Ah. Und schon weggezaubert. Verwandle Wasser in dein Lieblingsgetränk mit Tritop. Tritop, das Original. Schmeckt nach Abhängen auf der Luftmatratze. Was? Ich schmeck Jetski. Nee, eher relaxte Strandparty. Strand was? Das ist Samba in Rio. Seit wann gibt's in Rio Waldfrüchte? Zieh dir den Sommer rein. Erfrischend neu und nur bei McDonald's. Die Iced Fruit Smoothies in drei leckeren Sorten. Mittlere Größe jetzt zum Probierpreis von je nur 1,99. Willkommen bei McDonald's. Unverbindliche Preisempfehlung. Trüffel, Butter, frische Pasta und dazu Blanchet. Jakobsmuscheln, grüner Spargel und ein Glas Blanchet. Artischocken, Lachs Carpaccio und ein Schluck Blanchet. Jetzt neu. Blanchet Perlé Secco. Der perlig frische Aperitif. Wirklich? Ich kann einen Ford Fiesta ohne Anzahlung und mit 0% Zinsen finanzieren? Das ist doch der Wahnsinn. Und dazu gibt's auch noch eine super günstige Monatsrate? Wow. Typisch Ford Bank. Kleine Finanzierung von uns, großer Fahrspaß für Sie. Jetzt bei allen teilnehmenden Ford-Partnern. Ein Angebot der Ford Bank. Hi, hier ist deine kleine, viel zu enge Mietwohnung. Ich finde, du könntest dir langsam mal was Größeres suchen. Gib doch Wohnriester. Werden Sie Spießer und machen Sie Platz für Ihren Traum vom eigenen Zuhause. Ganz einfach. Denn mit der LBS und Wohnriester finanzieren Sie bis zu 50.000 Euro günstiger. Jetzt bei Ihrer LBS oder Sparkasse. Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause. LBS, die Nummer 1 in NRW. Bausparen, finanzieren, Immobilien. Sag mal, du bist ab Montag im Urlaub? Wo geht's denn hin? Ach, nur nach Mallorca, Barcelona, Venedig, Ibiza, Sizilien und London. Ist ja nur eine Woche. Entdecken Sie mehr Reiseziele denn je. Zum Beispiel auch Hamburg oder Madrid. Germanwings fliegt ab Düsseldorf günstig zu über 50 Zielen. Schon ab 33 Euro. Nur auf germanwings.com. Wohnriester ist so spießig toll. Das weiß nur keiner, glaube ich. Wohnriester gibt's jetzt auch für Eigentümer, die bereits eine laufende Baufinanzierung haben. Optimieren Sie mit der LBS noch heute Ihre Finanzierung und zahlen Sie Ihr Darlehen schneller zurück. Bei Ihrer LBS oder Sparkasse. Kulthits und das Beste von heute. Radio Duisburg. Der Beste. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy. Lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe. But she knows she can fly away. Oh, she can fly. Unsere Nachrichten nach nur einem Spot. Ich hab neun. Endlich einen, wo es wirklich passt. Und wissen Sie, was das Beste ist? Er hat Geschmack. Auch Lust auf Geschmack? Der stille, kalorienarme Durstlöscher von Römerwall mit dem feinen Geschmack roter Früchte hat's drauf. In der praktischen 1-Liter Einwegflasche. Oh, gibt's auch als Römerwall-Apfel und Römerwall-Kirsche. Mein Geschmack, Römerwall. Es ist 17 Uhr. Radio Duisburg, Nachrichten. NRW, Deutschland und die Welt. Mit Michael Bohm, guten Tag. Das Wetter, einzelne Schauer, maximal 16 Grad. Mario Gomez bekommt kein WM-Ticket. Edward Snowden wird vom NSA-Ausschuss befragt. Die hässlichste Saison meiner Karriere endet mit einem weiteren Rückschlag. Das ist der bittere Kommentar von Nationalstürmer Mario Gomez. Er ist von Bundestrainer Jogi Löw heute nicht für den WM-Kader benannt worden. Überraschend ist aber Sami Khedira dabei, der sich laut Löw nach seinem Kreuzbandriss wieder vielversprechend entwickelt. Insgesamt sind 30 Spieler im vorläufigen Aufgebot für Brasilien. Von 7 wird sich Löw noch trennen müssen. Nach Bayern München stellt Borussia Dortmund die meisten Spieler für Brasilien bereit. Nachgefragt. Jörg Ratsch hat für uns heute die Kadervorstellung begleitet. Was für Reaktionen gibt es denn? Ja, vor allem die ganz Jungen, die jetzt neu zur Nationalmannschaft stoßen, die sind natürlich total begeistert. Die beiden jüngsten Neulinge, Maximilian Mayer und Leon Goretzka, sind beide von Schalke. Die sind ja gerade mal 18 und 19 Jahre alt. Und Goretzka, der jubelt auf seiner Facebook-Seite, Jiha, Gorre im vorläufigen WM-Kader. Oder Kevin Volland von Hoffenheim, auch ein Neuling, der will sein erstes Nationaltrikot seiner Mutter schenken, weil die ihn immer früher zum Fußball kutschiert hat. Das ist natürlich für alle, die neu dabei sind, 6 sind es insgesamt, eine Riesenehre, dass sie jetzt die Chance haben, vielleicht mit nach Brasilien zu dürfen. Jörg Ratsch, vielen Dank. Der Geheimdienstinformant Edward Snowden soll bei der Aufklärung der NSA-Affäre helfen. Das haben alle Fraktionen im Untersuchungsausschuss des Bundestages einstimmig beschlossen. Wo er befragt wird, ist aber offen. Klar ist nur, dass die Vernehmung nicht im Bundestag stattfinden wird. Das hatten die Linke und die Grünen im Ausschuss gefordert. Die Regierungsfraktionen haben sich aber dagegen entschieden. In den USA zeichnet sich jetzt ab, dass es Änderungen bei der Arbeit der Geheimdienste geben soll. Die Datensammelei soll eingegrenzt werden, aber nur in den USA. Der Einfluss von Russlands Präsident Putin auf die Separatisten im Osten der Ukraine scheint begrenzt zu sein. Sie wollen trotz einer Aufforderung von Putin, den Volksentscheid auszusetzen, am Sonntag über eine Abspaltung vom Rest des Landes abstimmen lassen. Fraglich bleibt, ob die für den 25. Mai geplante Präsidentschaftswahl durchgezogen werden kann. Dafür muss vor allem die Gewalt in der Ostukraine beendet werden. Ansonsten, so sehen das auch westliche Beobachter, könnte die Abstimmung kaum als legitim gelten. Ein Ende der Feindseligkeiten aber scheint derzeit eher unwahrscheinlich, auch wegen der scharfen Rhetorik der pro-westlichen Regierung in Kiew. Die aber könnte wohl nur mit einer noch größeren Militäroffensive die Kontrolle über die Unruheregionen zurückerobern. Und das wiederum würde noch mehr Opfer kosten und die Legitimität der Regierung noch stärker infrage stellen. Benedikt von Imhoff, Moskau. Bund, Länder und Kommunen dürfen in den kommenden Jahren mit mehr Geld rechnen. Trotzdem wird es erst einmal keine Entlastung bei den Steuern geben. Das hat Kanzlerin Merkel der Rheinischen Post gesagt. Auf absehbare Zeit sehe sie keine Spielräume. Auch Bundesfinanzminister Schäuble sagte, alle Mehreinnahmen seien schon verplant. Bis 2018 können die öffentlichen Haushalte gegenüber der vorangegangenen Schätzung mit einem zusätzlichen Plus von insgesamt 19,3 Milliarden Euro Steuern rechnen. Das hat der Arbeitskreis Steuerschätzung mitgeteilt. Und nun das Wichtigste aus Duisburg mit Malte Albrecht. Wirtschaft leidet unter der Autobahnsperrung. Wirtschaftsbetriebe in Duisburg bekommen die Folgen der A59-Sperrung zu spüren. Besonders Ruhrort und der Hafen haben wegen der angespannten Verkehrssituation bereits mit Problemen zu kämpfen. Branko Barisic muss zahlen. Der Besitzer der Problemhäuser in Rheinhausen muss rund 47.000 Euro an die Stadtwerke Duisburg zahlen. Das hat das Landgericht entschieden. Die Stadtwerke hatten Barisic auf Zahlung aufgelaufener Rückstände verklagt. Soweit die Nachrichten. Hier kommt das Wetter mit Jens Vossen. Da gibt es zurzeit leider wenig Hoffnung auf Besserung. Das wechselhafte und leider kühle Frühlingswetter, das bleibt zurzeit. In Richtung Feierabend gerade mal 12 Grad und viel kühler wird es dann auch in der Nacht zum Freitag nicht. Da gibt es aber auch zum Teil noch mal kräftigen Regen. Der Freitag bleibt unter dem Stichwort wechselhaft. Schauerwetter immer mal wieder. Vielleicht kurzes Gewitter, wenn wir Glück haben. Und die Sonne nur mal ganz kurz und das bei 16, 17 Grad. Große Abwechslung in Richtung Wochenende ist auch nicht zu erwarten. Erst so ab Mitte der kommenden Woche. Da gibt es dann mal einen ersten Lichtblick wieder in Richtung wärmeres und schöneres Wetter. So ist es. 5:05, der einzige lokale Verkehrsservice für die Stadt. A3, Oberhausen Richtung Köln. Zwischen dem Kreuz Oberhausen West und dem Kreuz Kaiserberg 4 Kilometer stockend. Dann die A3, jetzt Köln Richtung Arnheim. Zwischen Breitscheid und Dienstlaken Süd 25 Kilometer stockender Verkehr. Die A42, Kamp-Lindfort-Dortmund. Zwischen dem Kreuz Duisburg-Nord und dem Kreuz Oberhausen West 1 Kilometer stockend. Dann die A524 von Breitscheid Richtung Rahm. Zwischen Rahm und Duisburg-Rahm, das ist der Übergang, da 1 Kilometer stockender Verkehr. Und zum Schluss die A57, Nimwegen Richtung Köln, zwischen Mörskapellen und Krefeld-Oppum, 5 Kilometer stockender Verkehr. Und im gesamten Stadtgebiet an neuralgischen Punkten wie in Ruhrort am Kreisel, auf der Obermeidericher Straße oder auch an der Ackerfährbrücke, da kommt es zu Verkehrsbehinderungen. 800899, das ist die Radio Duisburg-Hotline. Wenn Sie noch Stausblitzer und andere Störungen sehen, gerne kurz anrufen oder mobil einfach unsere Smartphone-Apps nutzen. Ganz genau schauen die Autofahrer schon hin auf der A59, wenn sie heute Nachmittag unterwegs sind. Hallo, hier ist die Sandra auf der A59 und ich habe mal Zeit, mir die Baustelle anzuschauen. Und ich muss mal ein großes Lob sagen, weil es ist nicht ein Bauarbeiter, der steht. Die sind alle fleißig und ich denke mal, die Autobahn wird hinterher richtig klasse. Trotz des ganzen Ärgers noch allen gute Fahrt. Tschüss. Dankeschön, Sandra, für diesen Eindruck von der A59 heute Nachmittag. Aber es gibt ja nicht nur die Schattenseite Stau- und Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet, wie wir sie gerade haben, sondern auch rein wirtschaftlich ist das eine Geschichte, die aktuell im Hafen und in Ruhrort schon zu spüren sind. Darüber reden wir jetzt gleich hier bei Radio Duisburg. Am Donnerstag vorher Green Day und Family of the Year. Ich bin Jens Vossen. Schönen Nachmittag. Hallo. The time to listen to me whine about nothing and everything all at once. one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking. Genau, 5:12 am Donnerstag. Radio Duisburg hier am 8. Mai. Das heißt, mit Blick auf den Kalender, seit genau einer Woche müssen wir jetzt mit der Sperrung der A59 zwischen dem Duisburger Norden und der City leben. Am Montag war ja wirklich morgens der absolute Chaostag und seitdem läuft es zumindest zum Start in den Tag ein bisschen entspannter. Malte Albrecht aus den Radio Duisburg Nachrichten hier. Ganz so entspannt beurteilt man die Verkehrssituation bei unserer Industrie- und Handelskammer jetzt nicht, ne? Nee, Verkehrsexperte Orke Hamann war schon vor der Sperrung sehr skeptisch, was die Sperrung und ihre Folgen angeht. Und heute hat er uns gesagt, dass eigentlich genau das eingetreten ist, was er befürchtet hatte. Vor allem in Ruhrort sei die Lage schwierig und darunter habe der Duisburger Hafen bereits zu leiden. Ja, da können Fahrpläne schon nicht eingehalten werden, wenn ein Container auch nur bis zu einer Stunde zu spät angeliefert wird, dass viele Lkw ihre Termine nicht einhalten können. Das hat uns auch der Hafen bestätigt. Und deshalb befürchtet der Hafen schon, dass der Güterumschlag von hier an andere Standorte verlagert werden könnte. Überlegungen, den Verkehr nicht mehr nach Duisburg zu lenken, soll es laut IHK auch schon geben. Ein Hafensprecher sagte uns aber, dass die Beeinträchtigungen durch die Sperrung nach so kurzer Zeit noch nicht messbar sind. Und bei der IHK glaubt man, dass es auch im Berufsverkehr nicht immer so ruhig bleiben wird wie gestern und heute. Eine Kleinigkeit würde da schon reichen, um wieder den Verkehrs-Super-GAU auszulösen. Ja, genau. Das könnte ein Unfall sein oder auch schlechtes Wetter oder auch einfach etwas mehr Verkehr als in den letzten Tagen. Dann würde man die Sperrung sofort wieder heftig zu spüren bekommen, warnt Orke Hamann von der Industrie- und Handelskammer. Besonders gespannt ist der Verkehrsexperte aber, wie es dann bei der Umstellung der Sperrung auf die andere Fahrtrichtung laufen wird. Dann, sagt er, werde es innerstädtisch wahrscheinlich viel mehr Staus geben als jetzt. Wirtschaftliche Nachteile durch die A59-Sperrung merkt man in Ruhrort und im Hafen jetzt schon und heute Nachmittag aufgrund des schlechten Wetters sicherlich auch schon wieder eine angespannte Verkehrslage bei uns in der Innenstadt. Das melden die Radio Duisburg-Hörer. Der Stand der Dinge zusammengefasst von den Radio Duisburg-Nachrichten. Malte Albrecht hatte die Infos. Danke. I don't ever want to grow. got a little bit trashed last night. I got a little bit wasted. I got a little bit mashed last night. I got a little shit faced. Heute Abend um 21 Uhr eröffnet der Eurovision Song Contest Zirkus in Kopenhagen wieder seine Pforten in dieser alten Schiffswerfthalle, wo man jetzt diese ganze Show stattfinden lässt. Gibt es heute Abend das zweite Halbfinale. Es müssen sich nochmal 10 Länder für die finale Show am Samstag qualifizieren. Unter anderem ist da Österreich heute Abend am Start. Sehr umstritten. Conchita Wurst, Mann, Frau, wie auch immer, mit Bart, wird von einigen anderen Ländern ein bisschen merkwürdig wahrgenommen. Wir sind mal gespannt, was dann heute Abend passiert, ob Österreich ins Finale kommt oder nicht. Unsere Mädels von Ella Isa müssen sich das ja alles nicht antun. Deutschland ist ja fürs Finale am Samstag automatisch gesetzt. Als großes Geldgeberland für den Eurovision Song Contest ist man da automatisch im Finale. Die Generalprobe ist gelaufen und heute Abend darf Deutschland beim zweiten Halbfinale auch mit abstimmen per Telefon, welches Land ins Finale kommen soll oder nicht. Im Fernsehen zu sehen auf 1 Plus und auf Phoenix im Vollbild. Auf 1 Plus kann man so Tweets und Twitter-Nachrichten und Facebook-Geschichten mitlesen. Das ist alles dann auf einem Bildschirm, also je nachdem, was man da möchte. Und hier sind sie, Ella Isa. It's alright. He's got a pen in his hand, a piece of paper staring back. He could write like a man and novelize back on track. Maybe a drama or a poem, but still he doesn't know. The time is ticking in his ear, the holy silence disappears. Is it right? To him, she tries to feel, she can't feel anything, but it's so hard to say goodbye when you know that it's right. So when it's all not what you thought, and a friendship is not enough, when you long to feel alive and take the chance to give it up, here's a I can't go on. You can't go on. Radio Duisburg um 5:09. Angespannte Verkehrslage in Richtung Feierabend in vielen Bereichen der Stadt. In Ruhrort auf der Obermeidericher Straße und auch auf der Acker-Fährbrücke. Wie es aussieht auf den Autobahnen und mehr zur Verkehrslage gleich um 5:45. Vorher haben wir die Radio Duisburg Nachrichten. Das Wichtigste aus Duisburg, Deutschland und der Welt mit Malte Albrecht. Ich bin Jens Vossen. Schönen Donnerstag. Berufsbekleidung ist doch klar. Protec, die haben alles da. Für alle Branchen A bis Z. Na Logo und die sind echt nett. Profis auch beim Arbeitsschutz. Die hauen richtig auf den Putz. Machen die auch Stickereien? Ja, das machen die astrein. Kelm und Jans Malerbetrieb. Auch Maler haben Protec lieb. Protec Berufsbekleidung. Duisburg-Wannheim, obere Kaiserswerther Straße 36. Gegenüber der Küchenwelt. Müssen Sie Büromöbel haben? Ganz einfach Lilienthal fragen. Ob als Miete oder Kauf, Lilienthals Möbel haben was drauf. Überzeugen Sie sich selbst und vereinbaren Sie noch heute unter lilienthal-duisburg.de einen Termin mit uns. Bürosysteme Lilienthal freut sich auf Sie. Wenn es zu spät ist, kommt die Feuerwehr. Und bevor es zu spät ist, kommen Sie zu Nordwest Feuerschutz W. Prüssmann. Privat oder gewerblich, effektiver Brandschutz rettet Leben. Unser Kundendienst berät Sie gerne. Nordwest Feuerschutz W. Prüssmann. Ab jetzt in der Asterlagerstraße 91 in Duisburg-Rheinhausen oder unter nord-west-feuerschutz.de. Na, suchst du ein neues Auto in der Zeitung? Nee, eine neue Wohnung. Aber bei den tausenden Annoncen findet sich doch keiner mehr zurecht. Tja, deshalb gehe ich kommenden Samstag ab 10 Uhr zur Wohnungsbörse auf die Königstraße in Duisburg. Dort treffe ich meinen zukünftigen Vermieter mit Sicherheit persönlich. Gut, ne? Echt clever. Ja, clever wohnt sich leichter. Übrigens auch im Internet unter voledu.de. Runter vom Sofa und rein ins Oberbayern. Tanzen, flirten und jede Menge Spaß. Mit den besten Chart- und Party-Hits. Das ist viel mehr als nur Schlager. Immer freitags, samstags und vor Feiertagen. Ab 21 Uhr. Oberbayern, die Party-Location seit über 12 Jahren. Duisburg-Neudorf, Koloniestraße. Nicht vergessen, Ihre neue Wohnung finden auch Sie auf der kommenden Wohnungsbörse in Duisburg oder auf voledu.de. Ja, ich hab Ronaldo. Super, dann ist Portugal komplett Deutschlands Gruppengegner. Papa, Messi, der hat mir noch gefehlt. Es geht wieder los. WM in Brasilien und das Panini-Sammelfieber ist ausgebrochen. Sammeln, tauschen, kleben. Die offiziell lizenzierte Sticker-Kollektion zur FIFA-WM von Panini gibt's jetzt überall im Handel oder hier bei uns zu gewinnen. Einfach auf radioduisburg.de mitspielen und schon sind Sie mittendrin im Panini-Fußball-WM-Sammelfieber. Wenn Möbel, dann Kröger. Werden Sie Sparmeister. Jetzt 30% auf Möbel, außer XXL-Gartenmöbel und bestimmte Markenwaren. Und 3 Jahre kostenlos finanzieren. Schon ab 666 Euro Auftragswert. Lieferung und Montage in ganz NRW gratis. Kröger, mitten in Essen, an der B224. Gute Sicht ist Sicherheit. Deshalb gibt's jetzt bei Carglass zu Scheibenreparatur oder Austausch Markenwischer für viele Modelle geschenkt. Aber nur, solange der Vorrat reicht. Teilnahmebedingungen finden Sie auf carglass.de. Carglass, gleich dreimal in Duisburg. Asterlagerstraße 37, Kaiser-Friedrich-Straße 36 und Westenderstraße 47. Carglass repariert, Carglass tauscht aus. Wir berichten live von der Märchenhochzeit des Jahres. Schneewittchen heiratet ihren Prinzen. Und da rennt uns die Braut vors Mikro. Glückwunsch, meine Liebe. In welchem Schloss werden Sie nun residieren? Ach, Schloss. Wir wollten ja schon was Eigenes, unabhängig sein, vorsorgen. Ab morgen beziehen wir unser kleines, feines Eigenheim von der GEBAG. Denn die können Wohnträume erfüllen. GEBAG, das Immobilienunternehmen der Stadt Duisburg. GEBAG, mehr als gewohnt. Ready Küchen gibt es 50 Mal in Deutschland. Ready Küchen gibt es jetzt 51 Mal in Deutschland. Hä? Ja, Ready Küchen gibt es jetzt auch im Duisburger Süden. Jetzt neu und mit unglaublichen Eröffnungsangeboten. Ready im Duisburger Süden, ehemals Küchen Dvorak, in der Neuenhofstraße 96. Jetzt noch schöner und noch größer. Clever gemacht, in der Küche alles ready. Und jetzt live im Netz. Ihr GEBAG-Wohntraum. Zum Beispiel ein neuer Bungalow im Wohnpark Neuenhof. GEBAG.de. Mehr als gewohnt. trying not to need you was tearing me apart. Now I see the silver lining. What we're fighting for, we just keep on trying. We could be much more, 'cause trying not to love you. Oh, yeah, trying not to love you only makes me love. Sweet innocent child, with your open eyes, you've seen us borrow. We really are. And I know that there'll be tomorrow, so that hope can have its glory day. And I wish that this world would embrace you from magic stars and mystery. My open heart. Why did we make it so hard? This life is so complicated until we see it through the eyes of a child. To this open door, afraid to walk through, please take my hand. And I know that there will be tomorrow, so that hope can have this glory day. And I wish that this world embrace you for magic stars and mystery. Raymond und Through the Eyes of the Child, das ist Radio Duisburg am Donnerstag um 5:30. Und Malte Albrecht ist hier mit den Radio Duisburg Nachrichten, das Wichtigste aus Duisburg, Deutschland und der Welt. Guten Tag, das Wetter regnerisch bei rund 12 Grad. Bundestrainer Jogi Löw hat seinen vorläufigen Kader für die Fußball-WM in Brasilien bekannt gegeben. Fürs Tor sind Manuel Neuer, Roman Weidenfeller und Ron-Robert Zieler vorgesehen. Der Geheimdienstinformant Edward Snowden soll bei der Aufklärung der NSA-Affäre helfen. Das haben alle Fraktionen im Untersuchungsausschuss des Bundestages einstimmig beschlossen. Und hier sind die Nachrichten aus Duisburg. Eine Woche nach Beginn der A59-Sperrung hat der Duisburger Hafen schon mit Problemen zu kämpfen. Laut der Industrie- und Handelskammer ist die Verkehrssituation in Ruhrort besonders angespannt. Die Containerterminals hätten wegen der verzögerten Erreichbarkeit ein echtes Problem mit ihrer Terminplanung, so die IHK. Weil Lieferungen zu spät kommen, können die Zeitpläne nicht eingehalten werden. Es gäbe auch schon Überlegungen, den Güterumschlag an andere Standorte zu verlagern. Und hier sind weitere Nachrichten aus den Duisburger Stadtteilen mit Alexandra Krieg. Stadtmitte. Die Rechtsberatung der Gewerkschaft IG Bau hat im letzten Jahr Arbeitnehmern in rund 1360 Fällen weitergeholfen. Unter anderem ging es um Fragen zu Abmahnungen, Kündigungen und Zeugnisformulierungen. Meiderich. Bei einem Unfall auf der Sümpfer-Gerrig-Straße ist gestern ein 22-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Er hatte einem anderen Wagen die Vorfahrt genommen und war mit ihm zusammengeprallt. Wedau. Wenige Tage vor Meldeschluss haben sich 18 Rudernationen für den Start bei der internationalen Wedau-Regatta gemeldet. Der Wettbewerb wird vom 16. bis 18. Mai im Sportpark Duisburg ausgetragen. Und zum Schluss noch eine Zwischenbilanz. Für den Duisburger Stahlhändler Klöckner ist dieses Jahr bisher vielversprechend verlaufen. Das erste Quartal 2014 konnte mit einem positiven Konzernergebnis abgeschlossen werden. Es gab wieder ein positives Nachsteuerergebnis von 3 Millionen Euro gegenüber dem Minus von 16 Millionen Euro im Vorjahr. Auch der Verschuldungsgrad konnte deutlich reduziert werden. Das waren die Radio Duisburg Nachrichten mit Malte Albrecht. Hier ist das Wetter mit Jens Pfosten. Tja, momentan so ein totaler Rückzug des Frühlingswetters bei uns in der Stadt. 12 Grad und immer wieder Regen. Auch in der kommenden Nacht kann es zum Teil nochmal kräftig schauern. Und es bleibt so bei diesen Werten so um die 12 Grad auch in der Nacht. Morgen am Freitag nochmal ganz kurz ein bisschen Sonne zwischendurch. Sonst wieder das wechselhafte Schauerwetter und Temperaturen am Nachmittag so um 16, 17 Grad. 17:35, das ist der einzige lokale Verkehrsservice für die Stadt. Auf der A3 Oberhausen Richtung Köln, zwischen dem Kreuz Oberhausen West und dem Kreuz Kaiserberg, 5 Kilometer stockend. A3 jetzt Köln Richtung Arnheim, zwischen Breitscheid und Dienstlaken Süd noch 25 Kilometer stockend. A42 Kamp-Lintwort Dortmund, zwischen dem Kreuz Duisburg Nord und dem Kreuz Oberhausen West, 2 Kilometer stockender Verkehr. Und ebenfalls die A42 Kamp-Lintwort Richtung Dortmund, zwischen Oberhausen Buschhausen und Oberhausen Zentrum, 1 Kilometer stockend. Auf der A57 Nimwegen Köln, zwischen Krefeld-Gartenstadt und dem Kreuz Meerbusch, 4 Kilometer stockend. Und A59 Dienstlaken Duisburg zwischen Marxloh und Meiderich, 2 Kilometer stockend. Und ebenfalls A59 jetzt Duisburg Richtung Dienstlaken, zwischen dem Kreuz Duisburg und Ruhrort, 2 Kilometer stockender Verkehr. Und abgesehen von den Staus auf den Autobahnen ist es zurzeit auch innerstädtisch schwierig an vielen neuralgischen Punkten. Aufgrund der A59-Sperrung müssen Sie mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Das gilt für Ruhrort, das gilt für Obermeiderich, für die Ackerfährbrücke. Wenn Sie Stausblitzer und Verkehrsbehinderungen sehen, kurz anrufen, 80 08 909, die Radio Duisburg Hotline oder von unterwegs einfach unsere Smartphone-Apps nutzen. Zurzeit gehen anscheinend mehr Frauen als Jungs ins Kino, denn sie haben dafür gesorgt, dass Schadenfreundinnen mit Cameron Diaz, Leslie Mann und Kate Upton aktuell Platz 1 der deutschen Kinocharts ist. Die Spinne Spider-Man ist nämlich runter auf die 2 und Platz 3 weiterhin Rio, das Dschungelfieber, die Top 3 der deutschen Kinocharts. Und ab heute kommt Kate Winslet zurück mit einem, ja, Liebesdrama, muss man sagen. Labor Day gleich im Kinocheck mit Jörg Albrecht, unserem Radio Duisburg Kinoexperten. 17:45. Ich bin Jens Vossen. Schönen Donnerstag. Hallo. Back the time they have stolen from us. And I want you, we can bring it on the floor. Never danced like this before. We don't talk about it, dance on. Do the boogie all night long. Stoned in paradise, shouldn't talk about it. Of you, suspense controlling my mind. I cannot find the way out of here. I want you by my side so that I'll never feel alone again. Do the boogie on.

Die Seite für ausgiebige Ausgehhilfe. Was geht ab? Wo geht's hin? Zum Anfeuern und Auspowern. Zum Ausgehen und Abfeiern. Duisburg-nonstop.de. Wer nicht draufschaut, verpasst das Beste. Polizei, Ihre Papiere bitte. Sie können ja nicht mit 50 durchfahren. Da habe ich ja Glück, Herr Wachtmeister. Ich bin erst 30. Unverschämt kommt weiter. Das Angebot der Ruhrdeich-Gruppe, das ist unverschämt. Sichern Sie sich jetzt Ihren Nissan Note oder Juke als Kurzzulassung. Mit Top-Ausstattung und bis zu unverschämten 5.370 Euro Preisvorteil. Jetzt im Nissan Autohaus am Ruhrdeich in Duisburg. Ruhrdeichgruppe.de. Jetzt ein Kult-Hit. Radio Duisburg. Radio Duisburg. Ja, aus dem Jahr 10 stammt die Musik. 78, Police und So Lonely, um 14 vor 6 bei Radio Duisburg. Kino. Ja, wer aktuell in den letzten Wochen im Kino war, der hat Kate Winslet ja eigentlich schon gesehen als richtige Bitch. Das Science-Fiction-Abenteuer Divergent. In manchen Kinos läuft das Ding noch. Da spielt sie ja die Böse und es ist eigentlich auch nur eine Nebenrolle. Aber ab heute haben wir ein bisschen mehr von Kate Winslet wieder als Hauptrolle, denn jetzt startet das Liebesdrama Labor Day bei uns in den Kinos. Nachdem mein Vater weggegangen war, gab es nur noch uns beide. Ich glaube nicht, dass der Verlust meines Vaters das Herz meiner Mutter brach, sondern der Verlust der Liebe an sich. Tja, von wegen ein Herz kann man nicht reparieren. Wenn der Richtige auf der Bildfläche auftaucht, dann geht auch das. Selbst bei einem so hoffnungslosen Fall wie Adele. Nach der Trennung von ihrem Ehemann, der jetzt mit seiner Sekretärin zusammenlebt, guckt Adele ziemlich frustriert aus der Wäsche. Wäre da nicht ihr 13-jähriger Sohn Henry, wer weiß, ob sie sich nicht schon längst was angetan hätte. Aber der edle Ritter wartet schon. Ich bin gekommen, um dich zu retten, Adele. Das ist genau das, was ich morgen tun werde. Okay, ganz so edel ist dieser Ritter und Retter nicht, denn Frank ist ein entflohener Straftäter. Auf der Flucht vor der Polizei verlangt er von Adele und Henry, dass sie ihn in ihrem Haus verstecken. Und siehe da, was für ein netter Verbrecher dieser Frank doch ist. Er macht sich im Haushalt nützlich, spielt mit Henry Baseball, repariert das Haus und binnen weniger Tage auch das Herz von Adele. Nachdem dein Vater gegangen war, dachte ich, ich würde für immer allein bleiben. Ich hätte nie gedacht, dass mich je wieder jemand interessieren könnte. Das freut mich für dich. Wir haben an Kanada gedacht, dass das vielleicht eine gute Wahl wäre für einen Neuanfang. Kanada? Dieselbe Sprache. Und man braucht keinen Pass, um über die Grenze zu kommen. Wow, in TV-Verfilmungen von Kitschromanen ist sowas an der Tagesordnung. Aber in einem Spielfilm mit Kate Winslet und Josh Brolin, der Frank spielt, wundert man sich doch sehr. Labor Day dürfte selbst für hartgesottene ZDF-Sonntagabend-Schmonzettenliebhaber ein fettes Glaubwürdigkeitsproblem haben. Was auch noch zu verkraften wäre, wenn dieses Liebesdrama nicht die Wirkung einer Packung Valium haben würde. Jörg Albrecht, Kinoredaktion. Das ist die neue Single von Coldplay zum Feierabend, was Entspanntes um gleich 6:07. Ja, Nina Tennerf macht weiter an diesem Mittwochabend und da geht es natürlich nochmal um das Sportthema Nummer 1 heute bei uns in Deutschland. Der vorläufige WM-Kader von Jogi Löw ersteht. Wie sind die Reaktionen und was sagt Mario Gomez dazu, dass er nicht mit darf nach Brasilien? Das alles nach 6. Ich bin Jens Vossen, raus, tschüss! Hallo, ich nehme einmal null Anzahlung, null Zinsen und das Rundum-Sorglos-Paket mit 4 Jahren Garantie und 5 Jahren Versicherung, inklusive Teil- und Vollkasko bitte. Darf ich Ihnen alles in unseren attraktiven Seat Ibiza verpacken? Sehr gerne. Macht dann nur 119 Euro im Monat für Sie. Oh, da steige ich doch einfach gleich mal ein. Ganz einfach einsteigen. Der Seat Ibiza. Jetzt Probefahren bei Ihrem Seat-Partner. Seat. Genießen Sie jetzt Gala von Edusho zum Aktionspreis und gewinnen Sie eine von 10 traumhaften Kreuzfahrten für 2 Personen in die Karibik. Gala von Edusho. Meine Tasse Auszeit. Jetzt in allen C&A-Filialen zusätzlich 20% Rabatt auf jeden reduzierten Artikel der Frühjahrskollektion. Nur noch bis diesen Samstag, weil es Spaß macht, Geld zu sparen. Jetzt in allen C&A-Filialen. Hokus Pokus, das wird fein. Tritop kommt ins Wasser rein. Aus buntem Sirup wird ganz fix. Mein fruchtig-frischer Lieblingsmix. Klingt lecker, Papa. Hat's geklappt? Na klar. Ah, und schon weggezaubert. Verwandle Wasser in dein Lieblingsgetränk mit Tritop. Tritop, das Original. Polizei, ich muss Sie anhalten. Wegen Unverschämtheit am Steuer. Jetzt passen Sie mal auf. Der Spurhalteassistent in Ihrem Nissan Note warnt Sie sofort, wenn Sie mal von der Fahrspur abkommen. Kann ein Ford Fiesta nicht? Ist das etwa nicht unverschämt? Richtig, Herr Wachtmeister. Immer schön auf Spur bleiben. Unverschämt kommt weiter. Der Nissan Note. Nissan. Innovation, die begeistert. Ey, weißt du, was Kinder heutzutage kosten? Ja. Nix. Kids Go Free in Dubai. Sie reisen in den Sommerferien nach Dubai und wenn Ihre Kinder noch keine 14 sind, kommen die in ausgewählten Hotels kostenlos mit. Bei Schau ins Land reisen. Buchung jetzt in Ihrem Reisebüro. Kids Go Free in Dubai. Unverschämt kommt weiter. Der Nissan Note. Jetzt mit 0 Euro Anzahlung und 0% Finanzierung. Bei allen teilnehmenden Nissan-Händlern. Weißblauer Himmel, frisches Gebirgswasser und eine Riesengaudi auf der Isar. Gewinnen Sie jetzt Ihren Platz bei der großen Erdinger Flussfahrt-Gaudi. Teilnahmekarten im Handel und unter erdinger.de. Auf geht's zur Erdinger Flussfahrt-Gaudi. Erdinger Weißbier. So schmeckt Bayern. Sparen mit Penny. Heute sparen wir uns das Tonstudio. Und bewerben unsere günstigen Molkereiangebote direkt auf der Alm. Jetzt gibt's Zott-Sahne-Joghurt, 150 Gramm Becher für nur 37 Cent. 37 Cent. Und Müller-Milchdrink, die 400 Milliliter Flasche für nur 59 Cent. 59 Cent. Also? Erstmal zu Penny. Nicht nur der Bayer fährt der Reiher. Auch die Besten im Westen haben's raus. Passen's auf, BMW hat das super Angebot. Wer ein Business oder ein Gewerbe hat, liest den BMW 316d Touring jetzt monatlich schon ab 299 Euro netto, ohne Anzahlung. Ein Angebot der BMW Bank GmbH. Ha, da schaut's, gell? Mehr Infos gibt's bei den teilnehmenden BMW-Partnern und unter bmwimwesten.de. Große Auswahl. Zufällig Schildkröten, Kätzchen, Mäuse, Ponys, wütende Vögel und Schlümpfe vorbeikommen sehen? Die sind zum Strand. Jetzt gibt es bei Kick coole Bademode mit den Lieblingslizenzen ihrer Kinder. Schon ab 4,99 Euro. Kick. Sympathisch, clever, gut. Neu. Jetzt auch online bestellen. Für die Besten im Westen. Der BMW 3er Touring. Ab 299 Euro netto. Monatlich. Bolo. Bolo, bolo, bolo, bolo. Bolo, bolo, bolo, bolo. Na, yippie. Oder Spaghetti Oriental mit Feigen in Honig-Weißweinsoße. Raus aus der Routine, rein in den Supermarkt. Denn da gibt's jetzt außergewöhnliche Nudelrezepte auf jeder Birkel-Packung. Birkel. Nudel macht erfinderisch. Kult-Hits. Und das Beste von heute. Radio Duisburg. Der beste Mix. Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Ten feet off a beam, walking in Memphis.